Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Dropkick Drama. Nun schon die 5. Ausgabe. Und man mag es gar nicht glauben, wir sind schon bei 5. Wie gerade erwähnt. Ja, das Format gibt es noch nicht mal seit einer Woche und schon sind wir wieder so weit. Was natürlich daran lag, dass die Idee schon länger, gab. Und die ganzen Sendungen dann in den letzten Tagen draufgepackt wurden. Ja. Wir haben heute allerdings nur eine kurze Sendung, leider. Wobei leider ja gar nicht, denn bei der Fülle an Sendungen in den letzten Tagen kann man das doch ganz gut verkraften. Ja, ich melde mich heute nochmal ganz schnell für die Tippspielauswertung von Cyber Sunday mit der 5. Dropkick-Drama-Sendung. Ja, und fangen wir doch gleich an. Also ich werde jetzt noch nicht groß was zu den Kämpfen sagen und auch nicht zu den Promos zwischen Cyber Sunday. Das gibt's alles bei der, bei dem großen Bericht mit Bewertung. Gegen Wochenende wird es die Sendung wohl geben. Ja, ich werde jetzt nur eben sagen, wer gewonnen hat und das auswerten. Gut, kommen wir zum ersten Match, was schon vor der Show stattfand. Bei der Preview-Show. Das United States Championship Match. Shelton Benjamin gegen... Ja, man konnte jetzt auswählen. R-Truth, MVP oder Festus. Und R-Truth wurde ausgesucht. Was wir beide auch getippt hatten. Also Mirko, Thomas, beide einen Strich. Und Shelton besiegte R-Truth. Das hat allerdings nur Thomas. Also für Thomas einen Strich. Nächstes Match war Rey Mysterio gegen Kane. Da wurde das Match ausgewählt, das Gimmick. Wenn ich jetzt mal gucke hier. Thomas hat False Count Anywhere getippt. Ich habe No Holds Barred und No Holds Barred wurde es. Also kriege ich einen Strich. Dann haben wir beide getippt, dass Ray gewinnt. Das stimmt auch. Also kriegen wir hier nochmal beide einen Strich. Es steht 3-3. Gut, kommen wir das auch weg. Nächstes Match. Das dritte Match war... das ECW Championship Match. Matt Hardy gegen wen? Wo war denn das? Das war hier. Wir haben beide getippt, dass Evan Bourne ausgewählt wird. Das stimmt auch. Also kriegen wir erstmal beide wieder einen Strich. Und dann haben wir beide gesagt, dass Matt Hardy gewinnt. Das stimmt auch jeweils. Also kriegen wir beide noch einen Strich. 5-5. Und das kann auch weggestrichen werden. Gut, dritte Match. Da sollte man jetzt auswählen, welches Match man sehen will. Ted DiBiase und Cody Rhodes gegen CM Punk und Kofi Kingston. Crime Time vs. The Miz und John Morrison. Oder Jamie Noble und Mickie James gegen William Regal und Layla. Und knapp haben sich die Leute überraschenderweise für Crime Time gegen Miz und Morrison entschieden. Wir haben allerdings Priceless und CM Punk getippt. Beide und dann, also kriegen wir beide keinen Strich. Und Miz und John Morrison besiegten dann Crime Time. Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Match. Es steht noch immer 5-5. Und das nächste Match ist das Intercontinental Title Match. Santino Marella soll gegen Roddy Piper, Goldust oder Honky Tonk Man kämpfen. Wir haben beide gesagt, Honky Tonk Man wird. Das ist auch richtig, also kriegen wir beide wieder einen Strich. Dann haben wir beide gesagt, dass Santino gewinnt. Das ist aber falsch. Honky Tonk Man besiegte Santino via Disqualification, nachdem sich Beth Phoenix einmischte. Also beide keinen Strich. Gut. Nächstes Match ist das 5. Match. Undertaker gegen Big Show. Man sollte hier das Match auswählen. Was für ein Match das wurde. Entweder Last Man Standing, Knockout oder I Quit. Thomas hat sich für I Quit entschieden. Und ich habe für Last Man Standing getippt. Last Man Standing ist richtig, also kriege ich einen Strich. Dann haben wir beide gesagt, dass Undertaker gewinnen wird. Und das hat er auch. Undertaker besiegte Big Show, nachdem er den Triangle Chokehold ansetzte. Also kriegen wir beide nochmal einen Strich. Gut, dann das 6. Match. Erst gibt es noch die Auswertung von diesem ollen Diven-Mister, diesem Diva Halloween Kostüm Contest. Ich habe auf Beth Phoenix, Thomas auf Kelly getippt, aber es gewinnt Mickie James, also kriegen wir da auch nichts. Gut, aber jetzt kommt das 6. Match und das WWE Championship Match. Triple H gegen soll gegen Jeff Hardy, Vladimir Kozlov oder gegen beide in einem Triple Threat Match. antreten. Da haben wir beide getippt, dass es Jeff Hardy wird, der ausgewählt wird. Was letztendlich auch richtig ist, also kriegen wir beide nochmal einen Strich. Dann haben wir beide getippt, dass Triple H gewinnt, kriegen wir beide auch nochmal einen Strich. Gut. Und nun kommt das letzte Match für das World Heavyweight Championship. Und man muss den Gastreferee tippen. Entweder Randy Orton, Stone Cold Steve Austin oder Shawn Michaels. Wir haben beide Stone Cold getippt, das ist auch jeweils richtig. Kriegen wir beide nochmal einen Strich. Und dann Titelwechsel gab es. Wir haben beide auf Chris Jericho getippt. Allerdings, überraschenderweise, besiegte Batista Chris Jericho mit der Batista-Bomb. Das war echt überraschend und damit gibt es einen Titelwechsel nach einer nicht allzu langen Titelregentschaft von Chris Jericho. Wenn ich jetzt mal zusammenzähle, habe ich 11 Sachen richtig getippt und Thomas nur 10. Heißt also, endlich, ich dachte es schon, Thomas ist unfähig. Ich habe 11-10, also ziemlich knapp, das Tippspiel gewonnen. Juhu! Ja, Halleluja. Ein schöner Sieg. Die Sendung ist nicht allzu lang. Gut, wie können wir die Sendung jetzt noch ein bisschen in die Länge ziehen? Wir können mal ein bisschen werben hier wieder. Am Donnerstag, am 30.10. wird es die 6. Sendung geben, auch wieder eine solch kurze. In der Sendung werde ich einen Buchtipp geben, und zwar Dämliche Dämonen. Das werde ich dann vorstellen. Und übers Wochenende wird es dann wahrscheinlich Samstag, Sonntag oder irgendwie so dann einen großen Bericht zu Cyber Sunday mit Eindrücken und den Bewertungen geben. Ja, das wäre dann die geplanten Sendungen. Ansonsten schickt mir doch bitte eure Fragen über Wrestling, Simpsons oder 3 Fragezeichen oder auch ganz andere Themen per E-Mail zu mirko.gronewold mit OE @googlemail.com. Das Ganze steht auch auf der Startseite, dort ist auch meine E-Mail-Adresse nochmal angegeben. Schickt mir eure Fragen, die werde ich dann in einer Radiosendung bzw. Podcast oder schriftlich mal beantworten. Besucht ordentlich meine Seite und damit wäre es das heute auch schon. Ist nicht so lang geworden, aber naja, bei der Fülle stört das auch nicht. Ja, wie gesagt, das war's dann schon. Ich verabschiede mich für heute erstmal. Am Donnerstag, am 30. gibt es dann halt den Buchtipp und am Wochenende werde ich dann was zu Cyber Sunday sagen. Bis dahin, tschüss. Und das war Dropkick Drama Nummer 5.